untergetaucht. Es war ein Privatsanatorium für Millionäre. Man hört sonst nie etwas von übergeschnappten Millionären. Verrückt werden kann ein Filmstar, ein Staatsmann und sogar ein König, niemals aber ein Millionär. Da es heute jedoch außerordentlich schwer ist, sich vor der Presse zu verstecken, sind die Sanatorien der Millionäre unsichtbare Festungen. Unsichtbar heißt, dass ihre Unzugänglichkeit getarnt ist und nach außen hin nicht auffällt. Keinerlei uniformierte Wächter, keine Kettenhunde mit Schaum vorm Maul, kein Stacheldraht. Gerade das nämlich reizt die Journalisten, ja, es macht sie geradezu scharf. Ein solches Sanatorium soll deshalb eher unscheinbar aussehen. Vor allem darf es nicht wagen, sich als Domizil für Geisteskranke zu bezeichnen. In meinem Falle handelte es sich um ein Heim für überarbeitete Leute, die herzkrank waren oder an Geschwüren litten. Wie sollte ich auf den ersten Blick erkennen, dass dies nur eine Fassade war, hinter der sich der Wahnsinn verbarg? Wir wurden erst eingelassen, als Dr. Hose, ein Vertrauter Tarantogas, uns abholen kam. Er bat mich, im Park spazieren zu gehen, bis er mit Tarantoga gesprochen habe. Ich schloss daraus, dass er mich für Meshuggah hielt. Der Professor hatte ihn offenbar nicht angemessen informieren können, übrigens aus einem ganz vernünftigen Grund. Wir hatten Australien rasch und ohne Aufsehen verlassen wollen. Hose ließ mich allein zwischen den Blumenbeeten, Springbrunnen und Hecken zurück. Ich sah mir den Park an und warf hin und wieder einen Blick auf meinen linken Arm und mein linkes Bein. Etwa so, wie man einen Rassehund mustert, den man erst kürzlich zum Geschenk erhalten und der es schon geschafft hat, mehrere Leute zu beißen. Es beruhigte mich durchaus nicht, dass Arm und Bein sich passiv verhielten und mit mir schaukelten. Ich dachte an die Erlebnisse der jüngsten Zeit und daran, dass direkt neben meinem Denken, in meinem Kopf, ein anderes Denken lauerte. Gewissermaßen auch das meine, aber völlig unzugänglich. Das war durchaus nicht besser als Schizophrenie, denn von dieser kann man geheilt werden. Es war auch nicht besser als der Veitstanz, denn da weiß der Kranke, dass er höchstens mal tanzen wird. Ich aber war lebenslang zu Unfug im eigenen Wesen verurteilt. Auf den Parkwegen spazierten Patienten. So lernte ich Gramer kennen. Er wurde huckepack von einem betagten Diener getragen, der ganz schweißüberströmt und im Gesicht blau angelaufen war, denn Gramer wog gut 2 Zentner. Mir tat der alte Mann leid, aber ich sagte nichts und trat nur beiseite in der Erkenntnis, dass ich mich in meiner gegenwärtigen Lage lieber nirgends einmischte. Gramer ließ sich jedoch von dem Pfleger rutschen und stellte sich mir vor. Offenbar reizte es ihn, ein neues Gesicht zu sehen. Er brachte mich in Verlegenheit, denn ich hatte vergessen, unter welchem Namen ich in der Sanatoriumskartei auftreten sollte. Obwohl ich mit Tarantoga alles abgesprochen hatte, fiel mir jetzt nur noch der Vorname ein: Jonathan. Gramer gefiel diese Vertraulichkeit. Ein Fremder und sagt nur seinen Vornamen. Und bat mich, ihn Adelaide zu nennen. Er wurde sehr gesprächig. Seit die Depression ihn verlassen habe, langweile er sich entsetzlich. Als er noch in ihr steckte, habe er sich vor Qualen nicht langweilen können. Diese Depression sei daher gekommen, dass er nie einschlafen konnte, wenn er, schon im Bett liegend, zuvor nicht noch ein bisschen vor sich hingeträumt habe. Am Anfang träumte er davon, dass die Aktien, die er gekauft hatte, in die Höhe gingen, während die anderen, die er abgestoßen hatte, auf die Schnauze fielen. Dann träumte er davon, 1 Million zu haben. Als er sie hatte, träumte er von 2 Millionen, dann von 3. Von 5 an war das kein anregender Traum mehr. Die Fantasie brauchte neue Objekte. Das sei immer schwieriger gewesen, sagte Gramer mit trüber Miene. Von dem, was man habe oder was man ohne weiteres haben könne, lasse sich nicht träumen. Hose zeigte sich immer noch nicht, und Gramer nahm mich endgültig in die Klammer. Damals hatte er sich einen Spezialisten zur Erfindung neuer Träume, einen Schriftsteller oder Dichter, gemietet. Der hatte ihm zwar einige ansprechende Themen geliefert, aber ein Traum, der solide sein will, verlangt nach Erfüllung. Und ist diese erfolgt, so verschwindet er. Es ging also um nahezu unerfüllbare Träume. Ich warf ein, das könne ja wohl nicht allzu schwer sein. Einen Kontinent verschieben, den Mond in 4 gleiche Teile zersägen, ein Bein des Präsidenten der Vereinigten Staaten essen, angerichtet in der Soße die chinesische Restaurants zu Pekingente reichen. Ich kam in Fahrt, denn ich hatte das Gefühl, mit einem Verrückten zu reden. Geschlechtsverkehr mit einem Glühwürmchen treiben, und zwar immer dann, wenn es besonders hell leuchtet. Auf dem Wasser gehen und überhaupt Wunder tun. Ein Heiliger im Herrn werden oder gleich den Platz mit dem Herrgott tauschen. Terroristen bestechen, dass sie endlich diese Minister, Botschafter und sonstigen Kapitalisten in Ruhe lassen und sich die Leute vorknöpfen, die es tatsächlich verdienen. Einschließlich der letzten Ölung. Adelaide sah mich mit einer Sympathie an, die bald in Bewunderung überging. »Oh, Jonathan«, seufzte er, »hätte ich dich doch eher kennengelernt. Es ist etwas an dem, was du sagst, aber es stimmt nicht ganz. Man kann zu diesen Kontinenten, Monden und Wundern nämlich kein persönliches Verhältnis haben. Der wahre Träumer ist emotionell beteiligt, ohne das geht es nicht. Auch ein Würmchen hat keinen Reiz, wenigstens nicht für mich. Ein guter Traum schlägt weder in ohnmächtige Wut noch in verstärkte Geilheit um. Er hat etwas Irisierendes, weißt du? Er ist ein bisschen da und ein bisschen nicht da, und dabei schläfst du ein. Tagsüber, im Wachen, habe ich dafür nie Zeit gehabt. Der Schreiberling, den ich mir gemietet hatte, bezeichnete die Zahl der erreichbaren Träume als umgekehrt proportional zur Zahl der verfügbaren Zahlungsmittel. Wer alles hat, kann von nichts mehr träumen. Mit dem Herrgott den Platz tauschen, Gott behüte. Aber dich würde ich trotzdem sofort engagieren. Das Gespräch hatte mich so in Anspruch genommen, dass ich neben allem anderen auch meine linke Körperhälfte vergessen hatte. Sie meldete sich von selbst. Ich stellte dem Millionär plötzlich ein Bein und half mit einem Faustschlag ins Genick nach, dass er der Länge lang auf den Rasen fiel. Ich erzähle das in der ersten Person, obwohl meine linken Extremitäten die Täter waren. Es galt, das Gesicht zu wahren. »Entschuldige bitte«, sagte ich und suchte alle verfügbare Herzlichkeit in meine Stimme zu legen. »Entschuldige, aber das war mein Traum.« Ich half ihm beim Aufstehen. Er war weniger beleidigt als verstört. So war er offenbar noch nie behandelt worden, weder innerhalb noch außerhalb des Sanatoriums. »Du lässt dir wirklich was einfallen«, sagte er und klopfte die Erdkrumen vom Pyjama. »Mach das aber nicht wieder, sonst bekomme ich einen Bandscheibenvorfall. Was hast du eigentlich?« »Nichts.« »Das ist klar, aber warum bist du hier?« »Ich muss ein bisschen ausspannen.« In der Tiefe einer schattigen Allee erblickte ich Dr. Hose. Durch Winken bedeutete er mir, ich solle kommen. Dann wandte er sich um und verschwand in einem Pavillon. »Für mich wird es Zeit, Adelaide«, sagte ich und klopfte dem Millionär auf die Schulter. »Das nächste Mal träumen wir weiter.« Aus der offenen Tür wehte es angenehm kühl. Die Klimaanlage lief völlig geräuschlos. Die Wände waren von einem blassen Grün. Es herrschte eine Stille wie im Innern einer Pyramide. Teppichboden, weiß wie Eisbärenfell, dämpfte jeden Schritt. Hose erwartete mich in seinem Arbeitszimmer. Auch Tarantoga war da. Er machte mir einen recht verlegenen Eindruck, wie er eine pralle Mappe auf den Knien hielt, Papiere herausnahm und wieder hineinstopfte. Hose wies auf einen Sessel. Ich nahm mit dem unangenehmen Gefühl Platz, auf eine Sache zurückkommen zu müssen, die ich nur loswerden konnte, wenn ich mich selber loswürde. Hose blieb an seinem Schreibtisch sitzen und nahm sich eine Zeitung vor. Tarantoga fand endlich die gesuchten Papiere. »Ja, mein lieber Ion, so sieht das nun aus. Ich war bei 2 hochrenommierten Juristen, um deine Lage unter rechtlichem Aspekt definieren zu lassen. Den eventuellen Mandanten habe ich natürlich nicht mit Namen genannt. Auch von deiner Mission habe ich nichts gesagt. sondern die Geschichte so vorgetragen, dass nur der Kern des Falles blieb. Jemand hatte Zugang zu Problemen höchster Geheimhaltungsstufe. Er sollte sich damit vertraut machen und einem Organ der Regierung Bericht erstatten. Zwischen dem Ersteren und dem Letzteren wurde er einer Kalotomie unterzogen. Er hat einen Teil dessen, was er erkundet hatte und weitergeben sollte, vergessen, weil es höchstwahrscheinlich in der rechten Halbkugel seines Gehirns steckt. Inwieweit ist er gegen seine Auftraggeber verpflichtet? Wie weit dürfen sie legal gehen, um diese Information zu bekommen? Beide erklärten die Angelegenheit für schwierig. Es handle sich um einen Präzedenzfall. Ein Gericht, das zu entscheiden hätte, werde Sachverständige berufen und könne deren Ansicht folgen, müsse es aber nicht. Jedenfalls brauchst du dich ohne Gerichtsurteil keinerlei Untersuchungen oder Tests unterziehen zu lassen, falls jene Institution diese verlangen sollte. Dr. Hose blickte von seiner Zeitung auf. »Das ist eine merkwürdig lustige Geschichte«, sagte er, entnahm einer Schublade eine Tüte Pfefferkuchen und leerte sie auf einen Teller, den er mir hinschob. »Ich weiß, Herr Tichy, Sie finden das durchaus nicht lustig, aber jedes Paradoxon von der Art des Circulus Viciosus bereitet nun mal Spaß.« »Wissen Sie, was Lateralisierung ist?« »Natürlich«, erwiderte ich und sah voller Abneigung meiner linken Hand zu, die einen Pfefferkuchen ergriff, obgleich ich nicht den geringsten Appetit hatte. Um mich nicht zum Narren zu machen, nahm ich das Gebäck dennoch in den Mund. »Ich habe genug darüber gelesen. Beim normalen Menschen ist die linke Gehirnhalbkugel dominierend, weil sie für die Sprache zuständig ist. Die rechte ist im Allgemeinen stumm, versteht aber einfache Sätze und kann manchmal sogar ein bisschen lesen, das eine wie das andere jedoch in unterschiedlichem Grade. Ist die linke Lateralisierung nicht stark ausgeprägt, kann die rechte Halbkugel über entsprechend mehr Selbstständigkeit verfügen, auch im Gebrauch der Sprache. Sehr selten kommt es vor, dass es eine Lateralisierung fast gar nicht gibt. Dann befinden sich die Sprachzentren in beiden Halbkugeln, was zum Stottern oder zu anderen Störungen führen kann.« »Sehr gut«, Hose lächelte mir freundlich zu. »Aus dem, was ich erfahren habe, ziehe ich den Schluss, dass Ihr linkes Gehirn, so nennen wir das nämlich zuweilen auch, deutlich dominiert, das rechte aber überdurchschnittlich aktiv ist. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht, dazu bedürfte es längere Untersuchungen.« »Und wo liegt das Paradoxon?«, fragte ich und suchte möglichst unauffällig die linke Hand wegzuschieben, die mir wieder einen Pfefferkuchen in den Mund stecken wollte. »Ob eine Befragung Ihres rechten Gehirns einen realen Nutzen bringt, hängt davon ab, wie groß die rechtsseitige Lateralisierung ist. Um zu erfahren, ob eine solche Befragung überhaupt der Mühe wert ist, muss zuerst die Größe der Lateralisierung bestimmt werden. Das heißt, sie müssen untersucht werden, aber um sie untersuchen zu können, braucht man ihr Einverständnis. Das bedeutet, dass die vom Gericht berufenen Sachverständigen nicht mehr sagen können als ich jetzt. Der Befund wird vom Ausmaß der Lateralisierung bei ihr und Tichy abhängen, die man ohne Untersuchung nicht bestimmen kann. Man müsste sie also untersuchen, um darüber befinden zu können, ob man sie untersuchen muss. Verstehen Sie?« »Ja. Und was raten Sie mir, Doktor?« »Ich kann Ihnen nichts raten, weil ich in der gleichen Situation bin wie jene Sachverständigen mitsamt dem Gericht. Niemand auf der Welt, Sie eingeschlossen, weiß, was Ihr rechtes Gehirn enthält. Sie sind auf die Idee gekommen, die Taubstummsprache anzuwenden. Auch das ist bereits versucht worden, aber ohne wesentliche Resultate, weil die rechte Lateralisierung in diesen Fällen zu schwach war.« »Mehr können Sie mir also wirklich nicht sagen?« »Doch. Wenn Sie Ärger vermeiden wollen, tragen Sie Ihren linken Arm in einer Binde oder noch besser in Gips, er verrät Sie.« »Was verstehen Sie darunter?« Hose wies schweigend auf den Teller mit dem Pfefferkuchen. »Das rechte Gehirn hat Süßigkeiten im Allgemeinen lieber als das linke. Das ist statistisch erwiesen. Ich wollte Ihnen eine simple Methode demonstrieren, deren sich jemand bedienen könnte, um über den Daumen Ihre Lateralisierung zu bestimmen. Als Rechtshänder müssten Sie die Pfefferkuchen mit der Rechten ergreifen. Oder gar nicht. Wie lange und wozu soll ich den Arm in Gips legen? Was habe ich davon? Host zuckte kaum merklich die Achseln. Schön. Ich will Ihnen sagen, was ich eigentlich nicht sagen dürfte. Sie haben gewiss von den Piranhas gehört. Ja, das sind so kleine, sehr blutgierige Fische. Genau. Normalerweise greifen sie den Menschen im Wasser nicht an, aber wenn er nur die kleinste Schramme hat, reicht ein Blutstropfen aus, dass sie sich auf ihn stürzen. Die sprachliche Tüchtigkeit des rechten Gehirns ist nicht größer als die eines dreijährigen Kindes, und auch das recht selten. Bei ihnen ist sie beträchtlich. Wenn sich das herumspricht, können sie ernsthaft in Schwierigkeiten kommen. »Wenn er nun direkt zur Lunar Agency geht?« warf Tarantoga ein. »Wenn er sich dort betreuen lässt?« »Schließlich haben Sie an ihm was gut zu machen. Er hat für Sie den Kopf hingehalten.« »Das ist vielleicht nicht die schlechteste Lösung, aber auch keine gute. Eine gute Lösung gibt es nicht.« »Wieso nicht?« fragten Tarantoga und ich wie aus einem Munde. »Je mehr Sie aus dem rechten Gehirn herausholen, umso größer wird Ihr Appetit nach mehr, und das kann, nennen wir es bei einem freundlichen Namen, langfristige Isolation bedeuten.« »Ein, zwei Monate?« »Oder ein Jahr und länger. Das rechte Gehirn verständigt sich mit der Welt normalerweise hauptsächlich über das linke, durch Sprache und Schrift. Es gab bisher keinen Fall, wo es, noch dazu fließend, sprechen gelernt hätte. In diesem Fall ist der Einsatz so hoch, dass man in dieses Wissen größere Bemühungen investieren wird als sämtliche Spezialisten bisher.« »Irgendwas müssen wir aber anfangen«, murmelte Tarantoga. Hus stand auf. »Gewiss, aber nicht unbedingt heute, hier und jetzt. Vorläufig haben wir keine Eile. Herr Tichy kann gern einige Monate hierbleiben, wenn er es wünscht. Vielleicht bringt die Zeit eine Klärung.« Zu spät erkannte ich, dass Dr. Hose leider recht hatte. Nach Tarantogas Abreise bin ich nun allein mit Dr. Hose, seinem Assistenten und den durch den Park schlappenden Millionären. Hose hat mir unter vier Augen erklärt, er wolle das Ausmaß meiner rechten Lateralisierung nicht weiter untersuchen, denn das, was man nicht wisse, könne einem nicht gestohlen werden. Meine Lage war nicht nur schlimm, sie war idiotisch. Ich saß in einem Sanatorium versteckt, ohne zu wissen, vor wem. Ich wartete, ohne zu wissen, worauf. Ich suchte, mich mit mir durch die Hand zu verständigen, aber obwohl sie sogar munterer antwortete als zuvor, verstand ich sie nicht. Ich stellte der Hand Fragen, die sie mit sichtlich gutem Willen beantwortete. Mehr noch, sie lernte neue Wörter und Wendungen, was mich einerseits zur weiteren Konversation ermutigte, andererseits aber in Sorge versetzte. Ich fürchtete, sie könne mir ebenbürtig oder sogar überlegen werden. Ich werde nicht mehr nur mit ihr rechnen, sondern ihr gehorchen müssen. Oder es werde zu einem Gerangel und Gezerre kommen, bei dem ich nicht in der Mitte bleiben, sondern zerfetzt oder endgültig halbiert würde. Einem zertretenen Käfer ähnlich, bei dem ein Bein paar vorwärts, ein anderes rückwärts strebt. Tarantoga ließ nichts von sich hören, und obwohl ich selber ihn gebeten hatte, auf ein Zeichen von mir zu warten, begann mich sein Schweigen zu ärgern. Schließlich beschloss ich, mich selber männlich anzupacken, wie es einst der ungeteilte Ion Tichy getan hätte. Ich fuhr nach Dörlen, einem kleinen Nest, 2 Meilen vom Sanatorium entfernt. Ich wollte eine Schreibmaschine kaufen, um die linke Hand ins Kreuzfeuer der Fragen nehmen zu können, die Antworten zu notieren und davon so viele zu sammeln, dass ich feststellen ließ, ob sie zusammen einen Sinn ergeben. Hose hatte mir seinen Wagen angeboten, er war über mein Vorhaben weder erstaunt, noch riet er mir davon ab. Auf ein Blatt Papier zeichnete er die Hauptstraße und markierte mit einem Kreuzchen die Stelle, wo sich das städtische Kaufhaus befand. Die kleine Stadt sah wie die amerikanischen Ortschaften von vor 50 Jahren aus. Eine einzige breite Straße, Telegrafenmasten, Häuser mit Vorgärten, niedrige Hecken, an jeder Pforte ein Briefkasten. Ein paar größere Wohnhäuser gaben der Kreuzung mit der Fernverkehrsstraße einen Anschein von Stadt. Ein Briefträger unterhielt sich dort mit einem verschwitzten, dicken Burschen in grellbuntem Hemd. Sein Hund, ein großer Köter mit einem Stachelhalsband, pinkelte an einen Laternenpfahl. Direkt daneben stieg ich aus. Der Bus stieß eine Wolke stinkenden Qualms aus und fuhr weg. Ich hielt Ausschau nach dem Warenhaus, das mir Dr. Hose angegeben hatte. Das große, verglaste Gebäude stand auf der anderen Straßenseite. Zwei bekittelte Angestellte brachten aus dem Lager irgendwelche Kisten und luden sie mit dem Gabelstapler auf einen Lastwagen. Die Sonne brannte, unerträglich. Der Fahrer des Lastwagens hatte die Türen geöffnet und trank Bier. Nicht das erste, wie der Haufen leerer Büchsen zu seinen Füßen erkennen ließ. Auf der Sonnenseite der Straße gingen zwei Frauen. Die Junge schob einen Kinderwagen. Die Ältere guckte unter das hochgestellte Verdeck und sagte etwas. Trotz der Hitze trug sie eine schwarze, wollende Stola, die Kopf und Schultern bedeckte. Die Frauen passierten gerade das offene Tor einer Autowerkstatt. Darin blitzten frisch gewaschene Fahrzeuge. Man hörte das Rauschen von Wasser und das Zischen der Luft. Ich nahm das alles nur oberflächlich wahr, als ich bereits die Fahrbahn betrat, um auf die andere Seite zu dem Warenhaus zu gehen. Ich blieb stehen, weil plötzlich ein riesiger, dunkelgrüner Lincoln, der einige Dutzend Schritte entfernt gehalten hatte, auf mich zugeschossen kam. Die Frontscheibe war grün getönt, so dass ich den Fahrer kaum in Umrissen sah. Ich hielt mich am Rand des Gehwegs, um ihn vorbeizulassen, aber er bremste heftig, direkt vor mir. Ich glaubte, er wolle etwas fragen, aber plötzlich umschlang mich jemand fest von hinten und hielt mir den Mund zu. Ich war so perplex, dass ich nicht einmal den Versuch machte, mich zu wehren. Jemand, der auf dem Rücksitz des Lincoln saß, öffnete die Tür. Jetzt begann ich mich zu sträuben. Schreien konnte ich nicht. Die Hand auf meinem Mund erstickte jeden Laut. Der Briefträger kam herbeigestürzt, bückte sich und packte mich bei den Füßen. Auf einmal änderte die Straße schlagartig ihr Aussehen. Die ältere Frau ließ die Stola zu Boden gleiten und wandte sich um, in den Händen eine kurzläufige Maschinenpistole. Sie gab einen langen Feuerstoß auf die Vorderfront des Autos ab, durchsiebte Kühler und Reifen, dass es nur so stiebte. Der Hund stürzte sich auf die schießende Frau, krümmte sich und lag platt auf dem Asphalt. Der Briefträger ließ mich los, sprang beiseite, riss aus seiner Tasche etwas Rundes, Schwarzes und schleuderte es auf die Frauen. Es gab einen Knall. Weißer Rauch stieg auf, die junge Frau warf sich auf die Knie, als Deckung den Kinderwagen, der sich plötzlich von innen öffnete und wie aus einem riesigen Feuerlöscher einen Schaumstrahl auf den Mann sprühte, der am Steuer des Lincoln gesessen hatte und eben auf die Fahrbahn gesprungen war. Bevor er im Schaum unterging, konnte ich erkennen, dass sein Gesicht schwarz vermummt war und dass er in der Hand einen Revolver trug. Dann schlug der Strahl mit solcher Gewalt gegen die Frontscheibe, dass sie zersprang und die Scherben den Briefträger trafen. Der Dicke, der mich immer noch festhielt, ging rückwärts und benutzte mich als Schild. Aus der Garage kamen einige Männer in Overalls herübergerannt und rissen mich von dem Dicken los. Das alles hatte keine 10 Sekunden gedauert. Das Auto, das in der Werkstatt der Straße am nächsten stand, rollte mit dem Heck aus dem offenen Tor. Zwei Männer in Kitteln steckten den von klebrigem Schaum triefenden Fahrer des Lincoln in ein Netz, wobei sie sich bemühten, ihm nicht zu nahe zu kommen. Der Dicke und der Briefträger trugen schon Handschellen und wurden in das Auto gestoßen. Ich stand da wie eine Salzsäule. Mich rührte niemand auch nur an. Mit mir wechselte niemand auch nur ein Wort. Die Autos fuhren weg. Die ältere Frau hob ihre Stola auf und schüttelte sie aus, packte die Maschinenpistole in den Kinderwagen, stellte das Verdeck wieder auf und ging ihre Wege, als sei nichts gewesen. Alles war wieder still und öde. Nur der Straßenkreuzer mit den platten Reifen und den zerschossenen Scheinwerfern und der Hundekadaver legten Zeugnis davon ab, dass ich nicht geträumt hatte. Neben dem Warenhaus stand in einem Garten voller hoher Sonnenblumen ein Haus. Es war aus Holz, hatte eine Veranda und nur ein Erdgeschoss. Im offenen Fenster lehnte, die Pfeife in der Hand, die Ellenbogen lässig auf das Fensterbrett gestützt, ein braungebrannter, blonder, fast weißhaariger Mann. Er musterte mich mit einer so beredten Gelassenheit, als wollte er sagen, »Da kannst du mal sehen.« Erst da wurde mir bewusst, was noch seltsamer gewesen war als dieser Versuch einer Entführung. Obwohl ich noch den Feuerstoß, die Explosionen und Schreie im Ohr hatte, war nirgendwo ein Fenster aufgegangen, hatte niemand auf die Straße geguckt. Ich stand da wie in einer verlassenen Filmkulisse. Ich stand ziemlich lange da und wusste nicht, was ich tun sollte. Den Kauf einer Schreibmaschine hielt ich nicht mehr für nötig.